I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Ich zeige Ihnen ein paar Dinge und Sie sagen mir, wie sie heißen. Ich zeige Ihnen ein paar Dinge und Sie sagen mir, wie sie heißen. The key. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. The glass. Das ist das Glas. Das ist das Glas. The watch. Das ist die Uhr. Das ist die Uhr. The glasses. Das ist die Brille. Das ist die Brille. The telephone. Das ist das Telefon. Das ist das Telefon. The comb. Das ist der Kamm. Das ist der Kamm. The scissors. Das ist die Schere. Das ist die Schere. The razor. Das ist der Rasierer. Das ist der Rasierer. The envelope. Das ist der Briefumschlag. Das ist der Briefumschlag. The pencil. Das ist der Stift. Das ist der Stift.